ob sie zaubern könne. Ja, sie könne zaubern. Wer ihr solches gelehret? Der leidige Satan selbst. Wie viel Teufel sie habe? Sie hatte an einem genug. In welcher Gestalt ihr selbiger erschienen? In der Gestalt des Amtshauptmanns. Oftmals auch wie ein Bock mit grimmigen Hörnern. Hier beginnt der Teufel sein eigentliches Spiel, das er wohl bis heute nicht aufgegeben hat. Hatte die Delinquentin aus Angst vor weiterer Folter alles gesagt, was ihr Inquisitor hören wollte, so kam hier der Punkt der Denunziation, auf welchen unsere Hochnot peinlich Befragte schweigt. Ob der Teufel ihr beigewohnet? Sie wolle wohl nicht verstehen. Ob sie mit dem leidigen Satan Unzucht getrieben und sich fleischlich mit ihm vermischet? Der Pfarrer Abraham Schweidler, der in Koserow auf Usedom diesem Verhör seiner Tochter zugehört hatte, berichtet. Hier ist sie also verschamrotet, dass sie sich mit beiden Händen die Augen zugehalten und darauf angehoben zu weinen und zu schluchzen. Und da sie nach vielen Fragen keine Stimme von sich gegeben, ist sie verwarnet worden, die Wahrheit zu reden, widrigenfalls sie der Angstmann wieder auf die Leiter heben wird. Hat jedoch endlich Nein gesaget, welches aber ein ehrsam Gericht nicht gegläubet, sondern sie dem Angstmann abermals befohlen, worauf sie mit Ja geantwortet. Ob sie von dem Satan in Wochen gekommen oder einen Wechselbalg erzeuget und in welcher Gestalt? Nein, wäre nie geschehen. Ob ihr der böse Geist kein Zeichen oder Mal an ihrem Leib geben und wo? Die Male hätte ein ehrsam Gericht ja allbereits gesehen. Dass die sogenannte Bernstein-Hexe durch das tüchtige Eingreifen eines Junkers schließlich noch vor dem Scheiterhaufen gerettet werden konnte, war wohl die Ausnahme in jenen Zeiten, in denen der Teufel eher die Inquisitoren als ihre Opfer besessen machte.